sagt ein Mensch mit ganz viel Haar. Das, was mir am liebsten ist auf der Welt, ist bei mir angestellt. Ich will die Haare von diesem Mann. Ich mach sie bei ihm ab und bei mir ran. Wenn ich erwischt werden würde, wär das schlecht. Ich brauche dafür einen Knecht. Hallo Chef, ich bin Ihr Mann, der schneiden, waschen und föhnen kann. Ein Friseur, genau das brauch ich. Die Bezahlung interessiert mich auch nicht. Ich will die Haare von diesem Mann. Sie bei ihm ab und bei mir ran. Wenn du das verkackst, dann mach ich dich kalt. Als Druckmittel dient mir rohe Gewalt. Ich werd sie dir schonungslos beibringen. Die Lehre von Schmerzen und all solchen Dingen. Gut, Chef, dann werd ich jetzt tun, was ich kann. Sieh zu, Mann! Die Haare von diesem Mann. Ich mach sie bei ihm ab und bei mir ran. Ich werde bald schon wieder ohne Glatze leben können. Das wird mir dabei helfen, noch mehr Kapital zu gewinnen. Die Haare von diesem Mann. Ich mach sie bei ihm ab.